Auf der neu elektrifizierten Strecke von Leipzig nach Altenburg-Fahrt fährt in diesen Tagen der erste Zug. Für die Kumpel aus Espenhain und Borna, den Schandmalen der OAS, eine Geheimorganisation des reaktionären Militärs, begegnet man in Paris überall. Attentate auf progressive Künstler, Politiker und Arbeiterfunktionäre erschüttern das ganze Land. Widerstandskämpfer, in Zinnwald fand der Länderkampf im Biathlon zwischen Schweden, Finnland und der DDR statt. 20 Kilometer über Berg und Tal lagen vor den Läufern, die ungünstigen Schneeverhältnissen trotzen mussten. Der neue Tatra 138 bahnt sich seinen Weg selbst durch schwierigstes Gelände. Der 12-Tonner braucht keine Pflasterstraßen. Sein Motor treibt mit 220 PS alle Achsen an. Vor allem in Asien und Afrika, wohin der begehrte Laster vornehmlich exportiert wird, kann man dieses Gerät gut gebrauchen. Landnahme. Hörspiel von Laila Stieler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Teil 2. Haber. Haber! Bist du das? Bernhard Haber. Der Holzwurm. Wer will denn das wissen? Erkennst du mich nicht? Koller. Peter Koller. Aus seiner Klasse damals. Tatsache. Hab dich glatt übersehen in deiner tollen Karre. Und du? Hier, beim Rummel? Ja. Das Karussell da ist meins. Was? Du ein Kettenkarussell? Lange Geschichte. Und der Schlitten hier? Gehört dir? Ja. Ja, ja. 1936er Adler. Selber aufgebaut. Verkaufst du den? Nicht so hastig. Mach ein Angebot. Sag bloß, du hast Kohle. Sag einfach, was du haben willst. Nimmst du so viel ein hier mit deinem Kettending? Also? Ist unverkäuflich. Schade. Na, vielleicht ein andermal. Wart doch mal kurz. Nicht so hastig. Drehen wir eine Runde? Nur eine kleine? Jo. Warum nicht? Deine Geschäfte, die laufen gut? Mhm. Ich habe einiges gehört. Einiges. Was denn so? Dies und das. Ja, weiß der Geier, Transporte oder so. Transporte? Wer sagt das? Ich könnte einsteigen. Könnte ich. Du weißt doch nicht mal, worum es geht. Aber wenn die Kohle stimmt. Ist aber gefährlich. Kein Problem. Du laberst einen Stoßkoller. Ich mein's ernst. Echt, Haber. Mein ich. Also dein Auto ist gut. Kleiner Umbau und es wäre ideal. Umbau. Meinen Adler? Kannst du einen Zwischenboden einbauen? Ja, Logo, ich bin Autoschlosser. Voraussetzungen sind Telefon und Auto. Hab ich. Und was springt bei raus? Schwer zu sagen. 1000, 2000, manchmal 5. Echt? Mensch, aber, dass ich dich getroffen habe. Ehrlich gesagt, ich wusste, wo ich ihn finde. Da am Kettenkarussell. Haber und Rummel. Das ist der Witz des Jahrhunderts. Spaßbremse der. Weiß der Geier. Irgendwer hat mir erzählt, dass er nach seiner Tischlerlehre unter die Schaustelle gegangen ist und Kohle scheffelt ohne Ende mit irgendwelchen windigen Nummern. Das Karussell. Das war ein Scheinjob, dass niemand nachfragt. Ja. Und ich hatte echt Pech gehabt. Ehe gescheitert. Job gekündigt. Hab fremde Matratzen durchgelegen und ja, jetzt wieder hier. In Goldenberg. in meinem Kinderzimmer. Ich hatte nichts mehr. Außer dem Adler. Dem Oldtimer. Ich brauchte Geld. Dringend. Sonst hätte ich mich mit dem doch nie abgegeben. Siehst du, was der drauf hat? Siehst du? Mit dem kann ich glatt 120 Sachen. Sag mal, ist dir schlecht? Du bist käseweiß. Fahr da rechts rein. Darüber zur Mulde? Ja, Mann. So schlimm, ja? Hätte ich eine Landpartie machen wollen, hätte ich einen Mädler mitgenommen. Zeig mir den Zwischenboden. Ist ja gut. Hier. Hab ihn unterhalb der Rückbank eingebaut, damit... Steig rein. Wie? In den Zwischenboden? Ich dachte, der ist nur... Ist der zu klein oder was? Ja, dort, dort. Das schafft man schon. Also, man sollte nicht fett sein. Und die Luft... Ja, mach noch ein paar Luftlöcher rein. Dann ist er perfekt. Lennart... Ich dachte, der ist nur für Gepäck. Bernhard. Hm? Da drüben an der Brücke haben wir als Kinder gespielt. Weißt du noch? Du hast den Bauarbeitern das Werkzeug geklaut. Und da unten haben wir deinen Hund gefunden. Los. Fahren wir zurück. Naja. Will mal so sagen, da habe ich erst richtig gerafft, worum es geht. Aber aussteigen mag ich nicht. Kann ich gar nicht. Ich will vor Haber nicht als Schlappschwanz dastehen. Außerdem hat er ja den ganzen Organisationskram. Vermittelt die Kundschaft, die Treffpunkte, weiß der Geier. Ich muss nur fahren. Ich bringe die Leute nach Köpenick zu einem Typen von den Wasserwerken und der schleust sie dann über irgendwelche Tunnel nach West-Berlin. Manche müssen sich im Zwischenboden verstecken, weil sie gesucht werden. Aber sonst kommt da nur Gepäck rein. Ältere, jüngere, Familien, Einzelne, alle wollen sie in den Westen. Die Älteren, die sind immer total aufgeregt. Die wollen ihren ganzen Hausrat mitschleppen. Die machen sich fein. Wie für die Opa. Ja, hat mich anfangs noch gestört. Ehrlich. Aber dann habe ich gedacht, ist doch das perfekte Alibi. Sollen sie mich für einen Chauffeur halten, die Grenze? Die kennen mich eh. Wegen dem Adler. Wir schnacken immer eine Runde. Autokram. Ja. 4 bis 5 Touren mache ich im Monat. Und ich kriege im Schnitt 3.000-4.000 bar auf die Kralle. Bringen Sie gleich noch einen. Die Damen brauchen Nachschub. Wir wünschen. Das tote Hose hier. Katharina. Habt ihr dem sein Gesicht gesehen? Auf was trinken wir? Stell das Glas weg. Wenn der Wirt nach deinem Ausweis fragt, dann sind wir dran. Der fragt nicht. Trinken wir auf die Frau. Auf die Männer dazu. Hey! Katharina. Rieke. So. Los. Tanzen. Da ist doch niemand auf der Tanzfläche. Na und? Ich warte lieber. Und du, Bernhard? Danke. Na. Komm. Tanz doch mit Koller. Ja, ich bin bereit. Später. Jetzt will ich mit dir tanzen. Katharina, lass ihn doch. Ich setz mich erst wieder, wenn er mit mir getanzt hat. Bernhard, kannst du... Sie lässt nie nach. Mhm. Ich hab dich noch nie tanzen sehen, aber... noch nie. Kann ich auch drauf verzichten. Mit welcher gehst du eigentlich? Gehst du mit Rieke oder Katharina? Na, mit Rieke. Echt, ja? Ich finde ja die Kleine heißer. Aha, kannst du haben. Sicher. Wir müssen pausieren. Die haben eine ganze Gruppe hochgenommen. Was? Deshalb bist du so neben der Spur? Bin ich neben der Spur. Wir sollten besser ganz aufhören. Das war schon vor 2 Wochen. Wenn die was wüssten, dann wären sie längst gekommen. Vor 2 Wochen? Warum sagst du denn jetzt erst was? Sag mal, reg dich ab. Bernhard, ich krieg das alles nicht zusammen. Heute schleust du Leute in den Westen, aber damals wolltest du noch Parteifunktionär werden? Funktionär? Ich? Ja, naja, sah so aus. Damals. Bei der Kollektivierung. Quatsch. Wieso hast du das dann gemacht? Gegen die Bauern? Rache ist süß, Koller. Rache? Wofür denn? Die haben uns wie Dreck behandelt, als wir hier ankamen. Bauer Griesel auch? Der zuallererst. Er hat uns in die Kammer seiner Zwangsarbeiter gesteckt. Und meinem Vater ins Gesicht gesagt, euch sollte man gleich weitertreiben. In die Mulde. Dich darf man nicht zum Feind haben, was? Darf man nicht. Sagen wir so, ich vergesse nichts. Der gibt an, dachte ich. Schließlich kam die hier ohne alles an, nur mit ihrem komischen Leiterwagen. Was haben die erwartet? Weiß der Geier, dass man ihnen alles hinterher schmeißt? Sein Vater hat doch die Werkstatt gekriegt und eine Wohnung. Also, einmal, als ich draußen auf ihn warte, da höre ich, wie er sich drin mit seinem Alten fetzt. In diesem Adlertrumpf. Schickerte Jecken. Und ich schufte bis in die Nacht. Du kannst doch den Lehrjungen länger anstellen. Vatel, ich kann helfen, wenn dir das Geld dafür fehlt. Geld, ja, ja. Immer nur Geld. Ja, freilich immer nur Geld. Hier, nimm dir, was du brauchst. Ach, tu nicht so, Dicke. Ich will dir das Leben leichter machen. Verstehst du das nie? Steck's wieder ein. Sei nicht so zar, Vatel. Nimm es. Steck ein, sag ich, steck's ein. Ich will das nicht. Zieh dich doch an. Ich will nicht, dass mein Sohn so ein Fatzke wird. Ich werde die Werkstatt nicht übernehmen, Vatel. Ich will nicht so leben wie du. Naja, meine Alten, die hätten auch ein Fass aufgemacht, wenn sie geschnallt hätten, wie ich mein Geld verdiene. Danach zieht Bernhard in den Wohnwagen. Beim Kettenkarussell. Ob sie sich wieder vertragen haben, weiß ich nicht. Kurz darauf erfahre ich, dass sein Vater gestorben ist. Selbstmord oder so. Aber da bin ich schon nicht mehr in Guldenberg. War ich zu schnell, Herr Major? Steigen Sie aus. Ist das Ihr Wagen? Ich habe die nur aus Gefälligkeit mitgenommen. Echt? Ich wusste nicht, dass die abhauen wollten. Das wusste ich echt nicht. Wenn die krumme Dinger gemacht haben, kann ich doch nichts für. Hm. Das müssen Sie mir glauben. Ich wollte nur eine Landpartie mit meiner Karre machen. Mhm. Eine Landpartie. Jetzt raten Sie mal, was wir in Ihrem Adler gefunden haben. Wir haben ihn auseinandergenommen, Ihren schönen Wagen. Und? Was haben wir da entdeckt? Hm? Weiß der Geier. Ein Zwischenboden. Sogar mit Luftlöchern. Saubere Arbeit. Sie sind doch Autoschlosser. Also, zum letzten Mal. Wenn Sie kooperieren, dann würde das Ihre Haftzeit erheblich verkürzen. Kooperieren? Mhm. Wie denn? Womit denn? Gut. Wie Sie wollen. Eigentlich dachte ich immer, ich bin ein Glückskind. Erst im Knast schnall ich, dass das nicht hinhaut. Am Anfang warte ich noch auf Bernhard, dass der mich besucht, mir schreibt oder wenigstens irgendwas schickt. Zigaretten, Zaster, irgendwas. Immerhin schließlich bin ich ja wegen ihm hinter Gittern. Wenn der mich nicht bequatscht hätte, dann wäre ich doch viel früher ausgestiegen. Wäre ich. Ja, wäre ich echt. Hätte ihn ja auch verpfeifen können. Aber er kommt nicht. schreibt nicht. Der lässt überhaupt nie von sich hören. Niemand kommt. Nicht mal meine Eltern. Irgendwann höre ich auf zu warten. Bin ja selber schuld. Ich bin der Idiot. Ich allein. Naja. Das ist ja geil. Zu Hause ist jetzt Karneval. Als Kind war ich gern da. War immer was los. Heute bringe ich da keine 10 Pferde hin. Überhaupt. Ich war nie wieder in Guldenberg. Nicht mal bei der Beerdigung meiner Eltern. Das Einzige, was mich an damals noch interessiert, das ist mein Adler. Den hatten sie sofort eingezogen. Und ausgerechnet der bleibt verschwunden. Das ist der Geier. Die Leipziger Messe vereint in diesem Jahr mehr als 10.000 Aussteller aus 58 Staaten. Zwar blieben einige westdeutsche Aussteller der Messe fern, doch dafür kamen andere, wie zum Beispiel Japan oder auch Italien, Belgien und Großbritannien. 5.500 Menschen arbeiten schon in den einzelnen Betriebsteilen des riesigen Braunkohleveredelungswerkes Schwarze Pumpe. 10.000 sollen es werden, wenn das Werk fertig ist. Und dennoch bewältigt nur ein Dutzend junger Frauen und Mädchen die gesamte Arbeit im Rechenzentrum. Mit einem großen Zapfenstreich wurde in der Berliner Karl-Marx-Allee der 6. Jahrestag der Nationalen Volksarmee begangen. Arbeiterlieder und Märsche erklangen. Armeegeneral Heinz Hoffmann würdigte den großen Zapfenstreich als eine jener militärischen Traditionen. Der neue Fußgängertunnel zwischen S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee wurde vom Präsidenten der Berliner Reichsbahndirektion eröffnet. Nun muss niemand mehr die belebte Straße überqueren. Viele Hauptstädter haben inzwischen schon das zeitsparende und bequeme Umsteigen erprobt. Offen. Talk, Katharina. Bernhard, na sowas. Und wenn es jemand anders gewesen wäre? Ich habe nichts zu verbergen. Kannst du das Ding bitte zumachen? Das Ding ist ein Kimono. Man trägt's offen. Ah. Und wozu ist der Gürtel da? So besser. Oder fester, dann müsstest du mir helfen. Was führt dich denn her? Rieke ist auf Arbeit. Weiß ich. Sie hat sich dort beim Kochen beschmattert. Ich soll ihr ein paar Sachen bringen. Ah, ganz der vorbildliche Freund. Hier, auf der Seite sind ihre Klamotten. Siehst du schon, ne? Wo alles nach Farbe sortiert ist. Und hier ihre Unterwäsche. Bedien dich, wirst ja Vorlieben haben. Kannst du vielleicht? Auf einmal so schüchtern. Ein rosa Slip oder lieber den weißen oder gar keinen? Okay, den weißen. Klassisch, hier zum Kleid. Strumpfhosen braucht sie ja heute nicht. Danke. Lässt du mich bitte durch? Machst du mir bitte den BH zu? Ich dachte, du trägst nie einen. Dass du alles siehst. Katharina. Ja. Hör auf. Wirklich. Ich mein's ernst. Es fühlt sich aber anders an. Ach, vergnügt. Auf dem Bauernhof gibt's nie Feierabend. Muss nur unsere Mutter angucken. Keine 40 und ausgelockt wie eine Greise, nee. Bloß weg, habe ich mir gedacht. Und mir in der 8. Klasse ganz alleine eine Lehrstelle in der Gärtnerei Kossatz und ein Zimmer in Guldenberg besorgt. Aber meine Eltern streiken, ich sei zu jung, um in einer fremden Stadt zu leben, die Gefahren und tralala. Gott sei Dank hatte sich meine große Schwester Rike in Bernhard, diesen Tischler aus Guldenberg, verliebt. Wovon unsere Eltern natürlich nichts wissen. Da bequatsche ich sie, mit mir zusammenzuziehen, als Gouvernante sozusagen. Und siehe da, es klappt. Unsere Eltern sind einverstanden. Oh Mann, aber Rike ist so ein Herzchen. Ende meiner Lehrzeit kriege ich mit, dass sie mit Bernhard noch keinen Sex hatte. Wir schlafen ja zusammen, sagt sie. Aber eben nur küssen und streicheln. Und wann darf er ran, frage ich? Zur Silberhochzeit? Wieso lässt sich der Mann auf sowas ein? Schon als ich den das erste Mal sehe, stellt sich mir das Fell auf. Dieser Duft von Kraft und Entschlossenheit. So einer nimmt dich gleich bei der ersten Verabredung, hatte ich gedacht. Schalala. Trinken auf die Frauen. Hm? Und auf die Männer dazu. Katharina. Leke. Los, tanzen. Bernhard, kommst du? Danke, nein. Ach komm. Tanz doch mit Koller. Ja, ich bin bereit. Später. Jetzt will ich mit meinem künftigen Schwager tanzen. Katharina, lass ihn doch. Ich setze mich erst wieder, wenn er mit mir getanzt hat. Bernhard, kannst du... Sie lässt nie nach. Mhm. Na gut. Du musst mir um die Hüften fassen. Ich weiß, wie tanzen geht. Schau mal an. Bist du närrisch? Bin ich was? Hör auf. Neulich warst du nicht so schüchtern. Das war ein Ausrutscher. Lass uns das vergessen. Ach so, vergessen. Ich fürchte, das klappt nicht. Katharina, bitte. Kein Wort zur Rike, ja? Rike ist dein kleinstes Problem, mein Süßer. Lass das. Die gucken schon her. Ich bin schwanger. Was? Nicht dein Ernst. Konnte das passieren? Wie? Während des Geschlechtsverkehrs gelangen die Spermien in den Eileiter. Und wenn dort eine Eizelle mit einem Spermium verschmilzt... Hör auf! Herrgott, noch einmal! ...erfolgt die Befruchtung. Und dann wandert die Eizelle. Was willst du? Montag. 15 Uhr an der Mulde. Auch eine Kippe. Du bist mir einer. Warum? Einfach so. Du bist gar nicht schwanger. Stimmt's? Nicht so richtig. Luder. Anders hätte ich dich doch nie hierher gekriegt. Was willst du? Bleib doch in der Familie. Willst du mich fertig machen? Hättest du das gern? Da geht auch schon wieder was. Das bin ich. Das ist die Natur. Ich liebe die Natur. Außerdem muss ich aufpassen, dass du nicht explodierst, wenn meine Schwester dich nicht anhält. Katharina, schmeckt's dir? Geht so. Ein Stück Fleisch wäre mir lieber. Hm. Sag mal, was hast du da an der Hand, Rike? Nichts. Zeig schon. Wieso trägst du es, wenn du es nicht zeigen willst? Ich packe ihn gleich wieder weg. Oh. Was für ein Klunker Gold, oder? Das ist doch nicht von Bernhard. Hat er mir heute geschenkt. Für die Verlobung, hat er gesagt. Verlobung? Am Sonntag kommt er mit zum Essen, da sagen wir es dann den Eltern. Die fallen in Ohnmacht. Wieso? Meinst du? Er ist doch eine gute Partie, oder? Ich würde mir Zeit lassen. Ja, du bist ja auch jünger. Vielleicht ist er nicht der Richtige. Was hast du denn schon wieder gegen ihn? Ständig stichelst du. Ich frage mich nur, wie du dir so sicher sein kannst. Ja, ich bin eben nicht wie du. Weiß Gott. Eigentlich war es bisher nur ein Spiel. Keine Ahnung, was mich so reizt. Rieke hat mir ja nichts getan, aber ihr Schafsgesicht macht mich wahnsinnig. Guldenberg macht mich wahnsinnig. Spitzendeckchen und Dauerwelle. Ich kann kotzen. Ich kann hier jeden haben. Mein Lehrherr Kossatz gibt mir Einsen, wenn ich ein enges Niki trage. Seine Alte kann mich nicht leiden, logisch, aber das stachelt mich noch mehr an. Ich muss hier weg. Bernhard hat mir erzählt, dass er früher aufs Meer wollte. Er ist eigentlich gar kein Guldenberger. Er kommt aus Wrocław, sagt er. Liegt es am Meer, frage ich. Da lacht er. Guck mal, ich bin ganz nass. Bis aufs Höschen. Hast du sowas schon mal erlebt? Was für eine Gewalt. Wie lange sind wir noch hier draußen? Solange du willst. Ich hab den Kutter für den ganzen Tag gebucht. Der Fischer fragt nicht. Der fährt uns, wohin wir wollen. Wir könnten abhauen. Wohin willst du? In die Südsee? Am liebsten Häme. Ernsthaft? Was ist los mit dir? Was los ist, das siehst du doch. Ich wollte dir eine Freude machen. Überraschung. Und ich hab gesagt, ich mag keine Überraschung. Ich bin Tischler, Katharina. Einfach nur Tischler. Du wolltest doch aufs Meer. Oh. Was hast du dem Fischer gezahlt? Ist egal. Das ist ein Geschenk zu deiner Verlobung. Dann sag ihm, dass wir umkehren. Aber vielleicht ist es das letzte Mal in Freiheit. Wer sagt, dass mir Freiheit wichtig ist? Okay, aber nur, wenn du mich heute Nacht mit zu dir nimmst. Oh, Katharina. In deinen Wohnwagen. Was versprichst du dir nur davon? Du bist so gut, kommst. Versprich mir, dass du nicht wieder schwanger wirst. Ich bin noch nicht Rieke. Ich liebe es, Anna. Haber! Herr Haber! Hier ist Bartel, Polizei. Weiß jemand, dass du hier bist? Nein. Ich schwör's, ich hab Rieke gesagt, ich bin meiner Freundin. Herr Haber! Schlüpfe unter die Decke. Ja doch. Was ist denn mitten in der Nacht? Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wozu? Wieso? Bitte kommen Sie einfach mit. Es geht um Ihren Vater. Ich sehe, wie Sie Richtung Guldenberg fahren. Da steige ich auf mein Rad und fahre hinterher bis zur Werkstatt des alten Herrn Haber. Flatterband rundherum. Ein paar Schaulustige. Die alten Tratschtanten und Onkel, die immer da sind. Ein Polizeiauto und ein Sargwagen. Ein Zinksarg wird an mir vorbeigetragen. Da ahne ich, was passiert ist. Schwein, du bist tot und liegst auf dem Tisch. Schwein, du bist tot, jetzt essen wir dich. Ja, Schwein, du bist tot. Und wir singen noch mal. Ist wer gestorben? Der alte Haber? Dazu darf ich nichts sagen. Und hier rein dürfen Sie auch nicht. Das ist ein Tatort. Aber ich will zu Bernhard Haber. Ich bin seine Freundin. Ach so? So, so. Na ja. Ich bring Sie hin. Immer schön hier am Flatterband lang. Ist der ermordet worden, der Herr Haber? Quatsch. Was ist denn sonst passiert? Umgebracht hat er sich. Umgebracht? Wieso? Wieso? Alt war er. Invalide. Unbeliebt, einsam. Was braucht's da noch mehr? Und wer sind die beiden Herren da drüben? Ganz schön neugierig, hm? Kripo? Ja, das ist so üblich bei Selbstmord. Das war kein Selbstmord. Mord war das. Bernhard, es tut mir so leid. Das ist schrecklich, das... Mein Vater hätte sich nie umgebracht. Woher wollen Sie das so genau wissen? Das weiß niemand. Er hat schon ganz andere erwischt, der Jammer. Nicht meinen Vater. Ja, wie auch immer. Bevor Sie keine Beweise haben, sollten Sie den Mund nicht so aufreißen. Das macht böses Blut, das habe ich Ihrem Vater damals auch gesagt. Da sagen Sie mal, er hat gerade seinen Vater verloren. Lass, Katharina. Da wäre doch ein bisschen mehr Mitgefühl angebracht, oder? Ich hätte Sie nicht hier reinlassen müssen, Fräulein. Darum geht's doch gar nicht. Hier ist jemand gestorben und Sie... Katharina! Gehen Sie nach Hause. Sie können ja nichts mehr tun. Ja, gleich. Wir sehen uns morgen auf dem Revier. So ein Arsch. Was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Du machst alles nur noch schlimmer. Ich? Bernhard, tut mir leid. Ich wollte dich nicht... Ich wollte einfach bei dir sein. Was ist denn nun passiert? Er ist erhängt worden. Mit einer Drahtschlinge. Und du bist dir sicher, dass er... Jo. Entschuldige. Entschuldige, Liebst. Ist gut. Schon gut. Kannst du mich allein lassen, bitte? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Bitte. Ich könnte bei dir bleiben. Wenn du willst. Jetzt nie. Ja. Ich meine... Ich weiß. Na gut. Später. Du? Katharina? Rieke. Was machst du hier? Er will allein sein. Was weißt du denn schon? Halt dich da mal raus. Danach sind wir nie wieder zusammengekommen. Bernhard und ich. Vielleicht war das so ein Spatz in der Handtaube auf dem Dachding. Naja, jedenfalls heiraten Rieke und er ein Jahr später. Eine echte Großbauernhochzeit. Unsere Eltern stolz wie Bolle, weil ihre Tochter einen gemachten Mann kriegt. Bernhard hat mit seinem Karussellgeschäft so viel eingenommen, dass er sich die größte und modernste Tischlerwerkstatt in Goldenberg leisten kann. Sie ziehen in eine Villa und kriegen zwei Kinder. Ist logisch. Und ich krieg noch während meiner Lehre ein Angebot, als Chefin des Hauses der Jugend zu arbeiten. Dem zuständigen Typen aus der Stadtverwaltung habe ich wohl gefallen. Dann kommt einer von der Bezirksleitung und holt mich nach Leipzig. Endlich raus aus Goldenberg. Und kurz danach schaffe ich den Sprung nach Berlin. Jetzt bin ich Managerin. Ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe. Alles. Aber wenn ich Goldenberg besuche und Bernhard sehe in seinem spitzen Deckchen Glück, frage ich mich, wieso? Am 27. Januar, dem 25. Jahrestag ihrer Befreiung durch die Soldaten der Roten Armee, wandten sich einstige polnische Häftlinge des KZ Auschwitz mit einem eindringlichen Appell an die Menschen in der Welt. Lasst nicht zu, dass die Verbrechen der Nazimörder vergessen werden. Dass in Auschwitz Tag für Tag tausende Menschen vergast wurden. Das alles darf nicht vergessen werden und verjähren. Denn 25 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz werden wieder Tausende von Menschen ermordet. Ihre Mörder tragen heute amerikanische Uniformen. Sie schießen mit ihren Gewehren und Granatwerfern auf Kinder in Vietnam. Die Ungarischen Volksrepublik trafen in der DDR ein. Sie wurden von Walter Ulbricht herzlich begrüßt. In Begegnungen und Gesprächen zeigte sich eine tiefe Übereinstimmung in allen Fragen der europäischen Sicherheit. Und 20 Jahre besteht das Ministerium für Staatssicherheit und Wissenschaft. 20 Jahre erfolgreicher Arbeit. 20 Jahre Schutz der Republik. 20 Jahre gefahrenvollen Kampfes vieler bekannter und unbekannter Genossen. Der sowjetischen Hauptstadt siegte Wladimir Smirnow aus Leningrad in einer wilden Jagd im Eisspeedway. Bernhards Vater kam früher ab und zu auf den Sägeplatz und bestellte Holz bei uns. Ein einarmiger Tischler. Muss man sich mal vorstellen. Ein harter Hund. Muss wohl ganz geschickt gewesen sein, denn er kam über die Runden trotz des Brandes. Wahrscheinlich mit Bernhards Hilfe. Also Bernhard ist ja der geborene Tischler. Als ich ihn auf unseren Platz kommen sehe, habe ich so ein Gefühl wie, aus dem wird was. Der hat Eier. War schon in der Schule so. Der war der Einzige, der mich in den Schwitzkasten gekriegt hat. Also mache ich die Bürotür weit auf, obwohl mein alter Herr was von Flüchtling und Habenichtsen nörgelt. Was will der Polacke hier? Vater, jetzt lass. Guten Morgen, wie kann ich helfen? Morgen. Ich wollte mich nach eurer Preistabelle erkundigen. Kantholz, Leisten, Bohlen. Kommt immer drauf an, wie viel und welche Qualität. Qualität die beste und bei den Mengen dachte ich, ja, alles, was eine neue Werkstatt braucht, um loslegen zu können. Setzen wir uns doch. Kaffee? Gern. Mit Milch und Zucker. Sind wir jetzt im Wirtshaus? Kaffee mit Milch und Zucker. Ihr habt früher Schnäpschen getrunken, Vater. Na ja, aber nicht mit jedem. Also machst du jetzt ernst mit deiner Tischlerei, Haber? Ja, sieht so aus. Nächsten Monat geht's los. Das Auftragsbuch ist schon voll. Brauch Holz für ein Foyer und zwei Ladeneinrichtungen. Esche und Buche. Da wollen wir aber Vorkasse. Ist gut, Vater. Das versteht sich bei den Mengen. Hier ist die Preistabelle. Die Preise inklusive bereitstellen, anliefern, abladen? Das kommt extra. Wie viel, Herr Kitzo? Pauschal? Nee, darüber können wir reden. Für Stammkunden gibt's Rabatte. Aber bezahlt wird vorab, dass wir uns am Geld nicht später hinterherlaufen. Deine Lieferung, Haber. Wohin? Soll ich auf den Hof fahren? Nee, ich hab den Lagerraum jetzt drin. Mal dann. Mach ich mich mal an die Arbeit. Ja, lass nur. Das Abladen macht der Geselle mit dem Stapler. Guck dir lieber meine Werkstatt an. Gern. Morgen geht's los? Mhm. So ist es. Hab dir einen Kubikmeter Kantholz oben drauf gelegt. Gut getrocknet und gelagert. Einweihungsgeschenk. Was? Und dein alter Herr? Er hat nicht mehr lange das Sagen. Setz dich zur Ruhe. Die Gesundheit. Meiner wäre genauso gewesen. Die Maschinen sind alle neu, oder? Mhm. Von meinem Vater war nichts mehr zu gebrauchen. Ist das ein Absauger? Mhm. Das neueste Modell. 20.000 Mark. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kennst du den Kegelclub? Wer kennt ihn nicht? Da werden die wichtigsten Entscheidungen der Stadt getroffen, heißt es. So ist es. Mein Vater tritt zurück und überlässt mir seinen Platz. Gut für dich. Außer mir sind nur alte Säcke da. Ich hätte gern noch jemanden in meinem Alter dabei. Ah. Würde mir gefallen. Wir treffen uns jeden Freitagabend. Und wenn jemand fragt, wir kegeln. Alles klar. Gut. Dann frage ich die anderen, ob du mitmachen kannst. Der hat sich hinten. Kollektivierung? Andere aus Guldenberg schon wollen vergessen? Schließlich auch. Stundenlang hat er vor dem Gehöft vom Griesel. Dabei hat der ihn nach dem Krieg aufgenommen. Meine Herren, das waren doch Jugendsünden. Und wenn er wieder auf die politische Pauke er haut? Er will eine Tischlerei aufbauen. Er braucht uns und wir. Stellt sich gut an. Solche wie der brauchen nix und niemand. Aber, Herr Beuchler. Flüchtlinge. Solche wie der? Zugezogene. Der hat sich alles selbst erwirtschaftet. Habe nichts. Und auf welche Weise? Frag ich dich ja auch nicht. Angst vor der Konkurrenz. Der gehört hier nicht her. Basta. Er lebt doch schon sein Leben lang bei uns. Das bedeutet nichts, Igor. Wir alle haben unseren Platz auf Erden. Und wenn du den verlässt, dann hast du deine Heimat verloren. Dann gehörst du nirgendwo hin. Aber wo sollten die denn damals hin? Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich weiß nur, die sind zufällig hier gelandet. Die hätten auch weiterziehen können. Die haben kein Herz für die Stadt. Der Fluss, die Kirche, der Kurpark, die alten Straßen. Was wissen die schon davon? Es bedeutet ihnen nichts. Die sind und bleiben Fremde. Und seit die hier sind, hat sich vieles verändert. Wie meinen Sie das? Wie die Heuschrecken. Ist denn nicht jeder irgendwann irgendwo hergekommen? Geklaut wie die Raben, Polacken. Deutsche waren das nicht. Im Tal, da liegt der Nebel auf den Höhen, da im ist Tal, klar. Da liegt der Nebel auf den Höhen, da ist klar. Alles und was die Leute von uns reden, ist alles. Da liegt ist der alles auf den Höhen, da ist klar. Da liegt der Nebel auf den Höhen, da ist nicht klar. Was habe ich mich verflucht? Wieso musste ich mich hinreißen lassen, dem Haber was zu versprechen? Schon als ich es gesagt habe, war mir klar, das wird schwer. Aber da war es eben raus und irgendwie konnte ich da nicht zurück. Wäre nichts dabei gewesen an und für sich, Haber, es hat nicht geklappt, fertig. Ich bin ihm ja nicht schuldig. Und was die Sache mit den Flüchtlingen betrifft, da habe ich keine Meinung, ehrlich. Traditionen sind mir wurscht, solange ich keinen Nutzen davon habe. Wenn einer gut arbeitet und sich einfügt, wieso soll er nicht dazugehören? Schließlich haben wir abgestimmt. Knappe Sache, aber Haber ist drin. Er fügt sich gut ein, hört zu, trinkt sein Bier, kegelt anständig. Als Geschäftsmann ist Bernhard sowieso einer der Besten weit und breit und mein wichtigster Kunde. Anders als sein Vater gewinnt er auch die Guldenberger für sich, arbeitet gut und preiswert. Großaufträge traut man eher ihm zu als Beuchler. Einem in der Stadt gefällt meine Werkstatt nicht. Was soll das, Bernhard? Falls du mich meinst, mir gefällt deine Werkstatt. Besser als deine ist sie jedenfalls, Beuchler. Kein Grund, sie abzufackeln. Was? Verdächtigst du mich etwa? Ich habe eine Bierflasche gefunden mit einem benzingetränkten Lappen. Hat jemand durchs Fenster geworfen. Gott sei Dank ist sie unter die Furnierpresse gerollt und da explodiert. Wer hat die Flasche geworfen? Weißt du's? Nein. Und wie kommst du dann dazu? Solange ich keine Beweise habe, verdächtige ich jeden hier. Bist du verrückt? Hier wirft doch keiner Benzinflaschen. Keiner hier in diesem Raum jedenfalls. Einer hat sie geworfen. Keiner von uns. Ich ende nicht wie mein Vater. Das schwöre ich euch. Mit einer Drahtschlinge um den Hals. Ach, auch noch Mord, ja? Ja, was denn noch? Mensch, wir hätten dich hier nie aufnehmen sollen. Ah, ab in die Mulde, ja? Wie damals. Selbstmord. Das ist erwiesen. Die Polizei hat alles untersucht. Mein Vater hätte sich nie umgebracht. Und ich ende nicht wie er. Was willst du? Drohst du uns? Aber drohst du mir? Ich habe zwei Hände. Und wenn ich den Kerl fasse... Dann übergibst du ihn der Polizei, so wie es jeder von uns hier machen würde. Aber ohne Beweise hältst du die Klappe, klar? Mach das nicht, Bernhard. Stell dich nicht gegen uns. Du gehörst doch jetzt dazu. Kegeln will an dem Abend keiner mehr. Einer nach dem anderen trinkt sein Bier aus und geht. Ich schnappe mir Bernhard und begleite ihn auf dem Heimweg. Warum? Keine Ahnung. Er sagt die ganze Zeit keinen Ton. Erst als wir uns verabschieden. Mein Vater hat sich nicht erhängt, Sigur. Du musst dich daran gewöhnen, dass in unserer schönen Stadt Mörder und Brandstifter leben. Bernhard, lass die alten Geschichten. Guck dir lieber mein Haus an. Ja, und? Schön, oder? Aha. Und siehst du die olle Villa daneben? Ja. Die kriegst du für einen Apfel und ein Ei. Die können wir richtig schnieke machen für dich. Ha? Ah. Ich helf dir. Abgemacht? Na, siehst du? Unsere Beziehung wird noch enger, nachdem er geheiratet hat und ich ihm mit der alten Villa helfe. Sie wird ein Schmuckstück. Und wir Nachbarn. Seine Friederike freundet sich mit meiner Frau an. So ein Naivchen vom Lande. Aber wie sie an Bernhards Lippen hängt. Die braucht keinen Fernseher, sage ich immer zu meiner Traudel. Die hat Bernhard. Tja, mein Lieber, jetzt wird's ernst. Siehst du? Hm? Dein Sohn und meine Tochter. Nicht mehr lang fasst er ihr unter den Rock. Und dann? Bietest du mit Resche an? Nee. Bruderschaft. Ich hab nichts gegen einen Sohn im Haus. Meine Mädels übernehmen das Sägewerk ganz sicher nicht. Aber dein Junge? Hm. Na, dann hoffe ich mal, dass er die Flausen bei Zeiten hinter sich lässt. Zur See fahren. Musik machen. Ich habe früher auch Gitarre gespielt. Du? Lass hören. Nee, das tue ich dir nicht an. Höchstens als Ständchen morgen, nach einer halben Flasche Korn. Guten Abend, Herr. Ach Gott, Herr Priester, wir haben Sie gar nicht... Hochwürden, setzen Sie sich doch. Hier, ich nehme den Schäbel. Danke, gern. Ein Bier? Nein, danke. Ich komme in einer anderen Sache. Es fällt mir schwer, aber ich muss mit Ihnen über Ihren Vater sprechen, Herr Haber. Na, dann lasse ich euch mal... Nein, bleiben Sie, bitte. Eine arme, inzwischen verstorbene Seele hat mir vor einem halben Jahr in der Beichte etwas gestanden. Etwas, das ich seitdem mit mir herumtrage. Einerseits fühlte ich mich ans Beichtsiegel gebunden. Andererseits, wir haben Ihren Vater damals in der Selbstmörderecke bestattet. Und ich kann es nicht länger ertragen. Es ist Unrecht. Deshalb schlage ich Ihnen vor, dass wir das Grab Ihres Vaters versetzen. Auf den Friedhof, regulär. Nicht mehr dort hinter dem Kompost. Ein schöner Platz unter einer Linde. Ich gehe doch lieber. Nein, bitte bleiben Sie. Es soll kein Geheimnis mehr sein. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen meinen Vater aus der Selbstmörderecke rausholen? Weil er... Er hat nicht Hand an sich gelegt. Weil er umgebracht wurde? Ja. Von dieser, wie Sie sagen, armen, verstorbenen Seele? Glauben Sie mir, es handelte sich um einen zutiefst unglücklichen Menschen, dem die Tat bis an sein Lebensende zugesetzt hat. Zumal er nicht allein verantwortlich war. Wie? Es gab mehrere Täter? Das nicht. Es war wohl eine Wette. Eine Wette? Mehr weiß ich nicht. Den Namen des Täters wollen Sie für sich behalten, nehme ich an. Ja, muss ich. Bei allem Verständnis, Hochwürden. Herr Haber, bitte. Ich verstehe Sie. Das tue ich wirklich, aber... War es Lachmann? Lachmann. Er ist vor einem halben Jahr gestorben. Wer anders fällt mir nicht ein. Ich werde Ihnen keinen Namen nennen. Müssen Sie nicht. Das Sterberegister ist ja öffentlich zugänglich. Aber was hatte der alte Säufer mit deinem Vater zu tun? Keine Ahnung. Nichts. Groll hilft uns nicht weiter. Geben Sie sich und Ihrem Vater den Frieden, den Sie verdient haben. Er hat recht, Bernhard. Lass es ruhen. Der Pfaffe geht. Ich klopfe Bernhard auf die Schulter und sage irgendwas Beruhigendes und hoffe, dass Gras über die Sache wächst. Ohnehin, sage ich, haben wir alle Hände voll damit zu tun, unsere Privatbetriebe vor der Gier des Staates zu schützen und gegen den Einfluss der Partei. Darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren. Bernhard nickt und schweigt. Am nächsten Tag besuche ich meinen Vater im Altersheim. Geht's, Vater, oder brauchst du die Decke für die Beine? Na, Junge, ist gut. Wie läuft's bei dir? Alles gut. Hör mal, Lachmann, du erinnerst dich? Ja, Arme Sau. Ist gerade gestorben. Der war doch oft bei uns auf dem Hof. Ja. War immer mal Handlanger. Hm. Als du weg warst, kam der wieder. Meinte, du wärst ihm was schuldig. Ich weiß nicht. Du und noch drei andere aus dem Kegelclub. Ihr habt doch reih um die Miete von dem gezahlt. Quatsch. Wie kommst du darauf? Ich bin nicht dämlich, Vater. Es gibt Kontoauszüge. Was weiß ich? Ja, vielleicht. Ja. Und warum? Vater, doch nicht aus Mitleid. Die Wette, Vater. Warst du dabei? Vater. Es muss nach einem Kegelabend gewesen sein. Als er, Beuchler, Pichler und der alte Kossatz noch am Tresen stehen und über die Umsiedler herziehen, speziell über den einarmigen Tischler. Einer, Vater wusste nicht mehr wer, aber ich glaube, es war Beuchler, meinte, er würde 100 Mark hinblättern für jeden toten Umsiedler. Das sei ihm die städtische Hygiene wert. Die anderen stimmten zu. Lachmann, der alte Suffkopf, war auch da. Ob das ernst gemeint sei mit den 400 Mark? Alle haben gelacht und genickt. Und zwei Tage später war der alte Haber tot. Ob ich nun zur Polizei gehe, will mein Vater wissen. Natürlich nicht, sage ich. Bei Bernhard bin ich mir allerdings nicht sicher. Und? Hast du schon den Platz unter der Linde besichtigt? Mhm. Und sonst? Ich meine, hast du noch was rausgekriegt? Wegen Lachmann, meinst du? Laut Sterberegister ist keiner weiter gestorben vor einem halben Jahr. Also war er's. Aha. Und die anderen? Krieg ich noch raus. Ich brauch mal den Achter. Danke. Ich weiß, wie es passiert ist. Ich kann's mir auch denken. Kegelclub? Ja. Waren alle besoffen. Eigentlich nicht ernst gemeint, aber sie... Warte mal. Du weißt, wer die anderen waren? Ja. Soll ich's dir sagen? Warte, Wengle. Tu nicht so schnell. Du weißt, wer die anderen waren. Setzen wir uns. Willst du ein paar Blumen mitnehmen? Was soll ich mit Blumen? Rieke hat zu viel von dem Zeug angepflanzt. Freut sich Traudel vielleicht. Kartoffeln wäre mir lieber. Oder Hopfen. Es sind bedeutende Männer der Stadt gewesen. Richtig? Wenn du mir ihren Namen jetzt sagst, dann muss ich sie vor Gericht bringen. Aber dann habe ich die ganze Stadt gegen mich. So wie damals. Kann ich einpacken. Dann bin ich hier erledigt. Muss woanders wieder von vorn anfangen. Andererseits, Mord ist Mord. Meinem armen Vater wurde das Leben genommen. Einfach weggenommen. Und wie? Kriege ich das hier wieder aus meinem Kopf? Bei uns hat man bis ins Mittelalter beim Bau von großen Kirchen jemanden eingemauert. Am besten ein Kind. Es musste das Blut von jemand Unschuldigem drinstecken, damit der Bau hält. Grausig. Ist mir gerade eingefallen. War der Wahrheit gegt, dann schlägt man ein Fiedelbogen immer kupp. Ich will die Namen nicht wissen. Behalt sie für dich. Umarmungen sind meine Sache ja nicht. Seine auch nicht. Aber jetzt sind wir knapp davor. Freundschaft oder Taktik hält sich bei uns die Waage. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber so ist es gut. Ja. Ist besser so. Glaube ich auch. Für mich, für ihn, für uns alle. Machen wir weiter? Landnahme. Hörspiel von Laila Stieler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Teil 2. Es spielten Bernhard Haber, Sebastian Blomberg, Sigur Kitzerow, Nils Bohrmann, Katharina Hollenbach, Alicia von Rittberg, Peter Koller, Bela Lenz, Priester, Holger Bülow, Sigur Kitzerows Vater, Wolfgang Michael, Polizist Bartel, Alexander Hörbe, Thomas Nikolas, Manuel Harder, Rike Hollenbach, Flavia Lefebvre. In weiteren Rollen Christian Grassoff, Jens-Uwe Bugatke, Christopher Nell, Markus Melzwig, Claudia Graue und Volker Wackermann. Komposition Tarwater. Gesang Muttis Kinder. Ton Martin Selig, Benjamin Ino, Peter Awa und Katrin Witt. Regieassistenz Clara Keitel und Jonas Kühlberg. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Kai Green. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2025. Halt's warm. Warst du das eben auf der Bühne? Chef des Karnevalvereins? Verzeihung? Hab dich kaum erkannt mit der komischen Kappe da. Weißt du nicht, wer ich bin? Nein. Kennen wir uns? Pillendreher. So habt ihr mich damals genannt. Sagt mir nichts. Weil mein Vater Apotheker war. Ah, sind Sie aus Guldenberg? Ja, na klar. War ich zumindest, bin eine Weile nicht mehr hier gewesen. Aha. Thomas. Thomas Nikolas. Du hast neben mir gesessen. Gleich als ihr hierher gekommen seid. Erinnerst du dich nicht? Als Wurm. Tut mir leid. Aber schön, dass du mal wieder da bist. Wie gefällt's dir hier? Gut. Wir haben viel gemacht in den letzten Jahren. Ja, hab ich gesehen. Entschuldigung, ich hab zu tun. Vielleicht sieht man sich mal. Lässt er mich stehen? Der Holzwurm, der Polacke, dreht sich nochmal um, wirft einen Blick zurück, aber nur kurz. Ich hätte schwören können, er hat mich erkannt. Im ersten Moment haben seine Augen aufgeleuchtet. Aber wieso wollte er mich nicht erkennen? Pillendreher, Holzwurm, kann man sowas vergessen? Na, vielleicht habe ich ihn verwechselt. Vielleicht ein Namensvetter, Verwandter, Bernhard Haber. Schon möglich. Wahrscheinlich sogar. Er hat ja auch gar keinen Dialekt mehr gesprochen. Jetzt bloß weg. Bin schon viel zu lange hier. In diesen schönen Vorgärten gedeiht der Wahnsinn, hat mein Vater immer gesagt. Und er musste es ja wissen.